Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Er lebt in riesigen Kolonien, auch an den unwirtlichsten Orten dieser Welt. Er ist uralt und doch topmodern. Woher kommt die Faszination für den Flamingo? Eine Hommage an den rosa-pinken Star unter den Wasservögeln. Ganz schön laut, die Flamingos im Münchner Tierpark Hellabrunn. 150 von ihnen leben hier. Die roten und rosa Flamingos geben sich cool. Mit der Presse wollen sie nicht sprechen. Lieber stehen sie elegant auf einem Bein oder suchen nach Nahrung. Selbst ihre langjährige Pflegerin Christine Heidenthaler beäugen die Flamingos immer noch kritisch. Was halt natürlich sehr auffällig ist bei unseren Vögeln, das sind ja viele auch schon im Tierpark bei uns geschlüpft. Aber sie haben trotzdem noch dieses Wildtierverhalten. Das heißt, wir kommen eigentlich nicht nahe an die ran und die gewöhnen sich auch nicht so an uns. Insofern schon, dass wir halt Futter bringen, aber sie tun trotzdem immer einen Sicherheitsabstand halten. Also reine Vorsicht. Man weiß ja nie bei Menschen. Immerhin stutzen die Tierparkmitarbeiter den Flamingos die Flügel, um sie so am Wegfliegen zu hindern. Tierschützer kritisieren das, auch wenn es den Vögeln keine Schmerzen bereiten soll. Alternativ zu dieser Praxis könnten die Münchner Wasservögel bald unter eine große Voliere kommen und so wenigstens eingeschränkt fliegen. Die Flamingos können sehr gut ohne den Menschen. Schließlich sind die Wasservögel ja auch schon viel älter. Forscher schätzen, dass sie in ihrer jetzigen Form bereits rund 30 Millionen Jahre auf der Erde leben. Das ist eine sehr alte Vogelgruppe und man hat lange versucht herauszufinden, wer denn eigentlich die nächsten Verwandten der Flamingos sind. Und die klassische Vogelsystematik hat die eigentlich immer entweder in die Umgebung der Störche, zum Beispiel also der Schreitvögel, gestellt oder anderer Wasservögel. Mittlerweile weiß man durch molekulargenetische Studien, aber auch durch Fossilfunde, dass die nächsten Verwandten der Flamingos tatsächlich die Lappentaucher sind. Also zu denen gehört zum Beispiel unser Haubentaucher. Sagt der Ornithologe Martin Peckert. Als Vogelkundler beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit dem Flamingo. Phoenicopteridae, so lautet ihr wissenschaftlicher Familienname. Weltweit gibt es 6 Arten. Da wäre der rote Flamingo, auch Kuba-Flamingo genannt, und der rosa Flamingo, häufig als europäischer Flamingo bekannt. Roter und rosa Flamingo sind die beiden größten und häufigsten Arten. Vom Schnabel bis zu den Fußspitzen können sie gute 2 Meter messen und bis zu 4 Kilo auf die Waage bringen. Der Chile-Flamingo ist da deutlich kleiner. Genauso wie der Anden-Flamingo und der James-Flamingo. Der Zwerg-Flamingo ist, wie sein Name vermuten lässt, der kleinste seiner Familie. Zu den Markenzeichen des Flamingos gehören die langen, dünnen Beine, der lange Hals und der abgeknickte Schnabel. Vor allem aber sein leuchtendes rosa Federkleid. Kaum zu glauben, dass die Flamingos als Babys noch fluffige graue Federn haben. Erst wenn sie anfangen, winzige Krebse, Algen oder Insektenlarven zu sich zu nehmen, bekommen sie ihr rosa Gefieder. In dieser Nahrung sind nämlich Farbstoffe, sogenannte Carotinoide, enthalten. Und die lagern sich dann in den Federn ab. Wie farbintensiv jeder Vogel wird, hängt aber nicht nur von seinen Mahlzeiten ab, sondern ist auch genetisch bedingt. Der rote Flamingo zum Beispiel kann mehr Farbstoffe verarbeiten und ist damit leuchtender als der Zwergflamingo. In Zoos wie im Tierpark Hellabrunn bekommen die Flamingos meist Pellets, in denen der Farbstoff enthalten ist. Früher ist diese Farbe mit Paprika dazu gefüttert worden und heute hat man halt anderes Pulver. Unsere Flamingos, das sind ja eigentlich das ganze Jahr draußen. Und die fressen natürlich Bachflohkrebschen auch sehr viele, wenn wir hier da sind. Jetzt im Winter ist dann weniger, im Sommer mehr. Sie haben aber vor allen Dingen von dem gepressten Futter dann den roten Farbstoff, der ist damit eingepresst. Gespeist wird als Flamingo kopfüber. Dabei wartet er langsam durchs flache, salzhaltige Wasser und wühlt mit seinen Füßen Schlamm auf. Kleine Krebse, Algen und Würmer befördert er so an die Wasseroberfläche. Dann taucht er seinen Oberschnabel ins Wasser, hebt den Unterschnabel an und pumpt mit seiner Zunge Wasser hinein und wieder hinaus. Durch feine Lamellen an den Schnabelseiten bleibt alles Essbare in seinem Mund hängen, wie in einem Sieb. Oft durchseit der Flamingo das Wasser stundenlang in sensenartigen Bewegungen. Sieht unbequem aus, ist es aber nicht. dank der langen Beine und dem langen Hals. Im Tierpark Hellerbrunn sind die Flamingos fast immer draußen, an ihrem Weiher mit der kleinen Insel. Einmal im Monat versuchen Pflegerin Christine Heidenthaler und ihre Kollegen, sie zu zählen, was gar nicht so leicht ist. Ja, leider sind die da recht unkooperativ, muss man sagen. Also sie laufen dann auch immer wieder durcheinander und deswegen ist es schon ziemlich schwierig. Aber wir tun unser Bestes. Wenn es richtig eisig wird, geht's ins wärmere Innengehege. Zu gefährlich ist der zugefrorene See für die empfindlichen Beine. Außerdem könnten Feinde wie Füchse und Dachse übers Eis kommen. Die Flamingos scheinen's einzusehen und gehen meist freiwillig in ihre sichere Behausung. Normalerweise kriegt man sie schon rein. Man muss halt erst einmal zu mehreren sein. Das ist auch ein gewisser Lernprozess. Also wir haben das durch Schlüsselklappern gemacht. Da kann man halt da ein bisschen konditionieren. Und dann gehen die eigentlich fast von selber rein. Flamingos sind sehr gesellig und sozial. Bis zu 1 Million von ihnen, mindestens aber mehrere tausend, leben normalerweise als Kolonie zusammen. Den Zwergflamingo zum Beispiel, den kennt man aus Afrika, vielleicht von den Dokumentationen über die großen Salzseen. Dann gibt es in Südamerika 3 Arten, die in den Anden leben. Die kommen also sehr hoch im Gebirge vor. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Chile-Flamingos bei uns keine Probleme mit dem Klima haben. Die sind nämlich eigentlich an so raues Klima von der Natur aus ganz gut angepasst. Flamingos gelten als extreme Spezialisten. Anden- und James-Flamingos leben zumeist in den Alkali- oder salzhaltigen Bergseen Boliviens und Perus, auf bis zu 4000 Metern Höhe. Dagegen ist der Chile-Flamingo auch in anderen Teilen Südamerikas zu Hause. Dort wohnt auch der rote Flamingo, allerdings nur im Norden Südamerikas, etwa in Mexiko und auf den karibischen Inseln. Der Zwergflamingo wiederum fühlt sich in Nord- und Ostafrika heimisch, aber auch in Südwest- und Zentralasien, zum Beispiel in Indien. Und der rosa Flamingo, der schätzt Südeuropa. An den Küsten Südspaniens und Südfrankreichs, aber auch an der nordafrikanischen Atlantikküste ist er anzutreffen. Flamingos sind kraftvolle Flieger, die mehrere hundert Kilometer am Tag zurücklegen können. Die nördlichste Flamingo-Kolonie lebt, wer hätte es gedacht, in Deutschland, an der niederländischen Grenze. Dort liegt das Naturschutzgebiet Zwilbrocker Fenn. Der Ornithologe Martin Peckert hat die Kolonie Mitte der 90er Jahre betreut. Es hat angefangen Anfang der 80er Jahre, da war dann tatsächlich eine kleine Gruppe Chile-Flamingos dort und hat dort sich angesiedelt, hat irgendwann noch angefangen zu brüten. Das waren 6 Tiere am Anfang und die sind sehr wahrscheinlich aus der Gefangenschaft dorthin gekommen. Also sie sind irgendwo aus dem Zoo oder aus dem Vogelpark entflohen und erst später kamen dann europäische Flamingos dazu, also die Art, die bei uns lebt, in Südfrankreich zum Beispiel. Die haben sich dann Anfang der 90er dort angesiedelt und dann gab es dort eine gemischte Kolonie. Mittlerweile leben die Flamingos in der 4. Generation in Zwilbrock. Für Forscher wie Peckert war die Kolonie ein Glücksfall. Sie konnten das Verhalten und den Alltag der Flamingos ganz genau studieren. Also wir hatten von der Universität Mainz ein Studentenpraktikum, das war 1993 und das ging die ganze Brutsaison. Wir waren also dann jedes Wochenende dort, hatten ein kleines Beobachtungshäuschen auf der Insel, auf der die Flamingos brüten, hatten so einen Unterstand, hatten ein Spektiv und haben dann wirklich die ganze Kolonie den ganzen Tag beobachtet. Also wir hatten ein Protokoll und eine Karte von der Kolonie, also jedes Nest, was für ein Pärchen da brütet, wann die gelegt haben, wann die das Ei gelegt haben, wann das Junge geschlüpft ist. Eine gemischte Kolonie, ein einzigartiges Projekt in Deutschland und Europa. 15 Brutpaare waren es Mitte der 90er. Auf der einen Seite die Chilenen, auf der anderen die Europäer. Miteinander eingelassen haben sich nur wenige. Besonders beeindruckend war für den Ornithologen damals der berühmte Flamingo-Tanz zur Paarungszeit. Das ist im Prinzip im Frühjahr, zu Beginn der Brutsaison, wenn die aus dem Eiselmeer zurückkommen. Dann trifft sich die Kolonie dort am Fenn und dann fangen die an, ihre Balz zu synchronisieren. Das heißt, es fängt einer so an mit verschiedenen Balzbewegungen. Und am Anfang ist das alles noch sehr unkoordiniert. Da macht einer mal das, da macht einer mal das. Und nach ein paar Tagen sind die aber alle völlig synchron. Da ist das wie ein richtig synchrones Ballett, was die da aufführen. Für den Ornithologen Peckert sind die Flamingos die Ballerinas unter den Vögeln. Eine neuere Studie hat herausgefunden, dass die europäischen Flamingos über 100 verschiedene Schrittfolgen und Positionen drauf haben. Je mehr Schritte ein Vogel kann, desto schneller findet er einen Partner. Wer gut tanzt, ist als Flamingo also klar im Vorteil. Es gibt eigentlich so Standardbewegungen. Das ist klassifiziert in verschiedene Bewegungen vom Schnabel, von den Flügeln, vom Schwanz, vom Bein. Und so Standardbewegungen ist zum Beispiel Flügel präsentieren. Das heißt, die klappen ganz ruckartig den Flügel aus und die verharren dann so ein paar Sekunden in der Position. Und dann haben die alle ihre Flügel ausgeklappt und klappen sie wieder ein. Dann gibt es die Bewegung, der Hals wird nach oben gestreckt und dann wird der Kopf so hin und her gewedelt. Und das sieht schon beeindruckend aus, wenn dann also die ganze Kolonie immer links, rechts den Kopf dreht und gleichzeitig dann den Flügel präsentiert. Und wenn sie sich da in Bewegung setzen, dann marschieren die richtig. Also dann marschiert die ganze Kolonie schön durch den See. Also das ist schon eine ungemeine Koordination von Bewegungen, vor allen Dingen, wenn die das dann alle gleichzeitig machen. Im Alter vergessen die Flamingos allerdings die Tanzschritte, so eine Studie. Also die werden, wenn die so die 20 überschritten haben, dann können die plötzlich weniger. Die Jungvögel, die haben einfach noch nicht so viel gelernt. Also bis die 5, 6 Jahre alt sind, dann haben die noch ein relativ kleines und unsicheres Repertoire. Und das größte Repertoire an Tanzschritten, das haben wirklich so die zwischen 6, 7 und 20 Jahre alt. Zwischen 20 und 30 Jahre alt wird ein Flamingo. In Gefangenschaft sogar noch älter. 83 Jahre zählte ein Flamingo im australischen Zoo von Adelaide. Nachwuchs bekommen die Flamingo-Damen höchstens einmal im Jahr. In der Regel legen sie nur ein Ei. Das platzieren sie auf einen extra dafür gebauten Schlammkegel, der etwa 40 cm hoch ist. Beide Elternteile bebrüten das Ei etwa einen Monat. Und auch beim Füttern teilen sie sich die Arbeit. Für die Jungen gibt es eine nahrhafte Kropfmilch. Nach etwa 6 Wochen beginnen sie langsam selbst im seichten Wasser nach Nahrung zu suchen. Und sie gehen dann auch in den Kindergarten. Im Prinzip die ganze Kolonie, die haben dann ihre Kinder alle so in einer Truppe. Aber das gibt es eben auch in diesen großen Kolonien. Da gibt es dann eben diese Flamingo-Kindergärten, wo die Jungen alle in einer Truppe sind. Und in Zwilburg war es tatsächlich so, dass die Männchen auf die aufgepasst haben. Also die Männchen waren die, die bis zum Schluss bei den Flamingo-Küken geblieben sind, bis die dann letztlich auch so weit waren, dass die auch Richtung Eiselmeer fliegen konnten. Überhaupt, Flamingos sind sehr fortschrittlich in ihren Geschlechterrollen. Vor ein paar Jahren hat in einem Zoo in England ein gleichgeschlechtliches Paar ein Waisenküken aufgezogen. Auch im Zwillbrocker Fenn gab es 9 Jahre lang ein Männerpaar. Das war am Anfang gar nicht so leicht zu beobachten, weil es gibt eigentlich nur einen Größenunterschied zwischen den Geschlechtern. Es ist nicht so, dass die unterschiedlich gefärbt sind. Man hat es aber wirklich ganz klar am Verhalten gemerkt. Die waren also beide sehr dominant und haben eigentlich mehr Ringkämpfe veranstaltet als Kopulationsversuche. Und sie haben aber auch gemeinsam ein Nest gebaut, in dem natürlich nie ein Ei gelegen hat. Laut eines Forschungsprojekts, ebenfalls beliebt bei Flamingos, die Ménage à trois, die Dreierbeziehung. Wahlweise mit einem Weibchen und 2 Männchen. Oder auch mit 3 Männchen. Flamingos sind faszinierende Wasservögel, die nicht nur im Reich der Natur Eindruck hinterlassen, sondern auch in der Welt der Mode. Man begegnet ihnen auf T-Shirts, Socken, Handyhüllen, Bettbezügen. Der Flamingo ist Kult. Das sagt auch der Unterhaltungswissenschaftler Sascha Sabo vom Institut für Theoriekultur. Eigentlich ist der Flamingo schon ein paar Jahre so im Trend. Es waren große Modehäuser und Designer, Gucci und Marc Jacobs. Er stand nur die letzten 1, 2 Jahre im Schatten des Einhorns. Ich weiß nicht, ob er cooler ist, aber er hat eine leuchtendere Farbe. Es ist das Rot. Und dazu kommt ein bisschen diese manierierte Haltung. Das Witzige am Flamingo ist ja, dass er leichter auf einem Bein steht als auf 2. Übrigens, das tut der Flamingo laut einer Studie selbst dann noch, wenn er tot ist. Für die Designer jedenfalls ist der pinkfarbene Wasservogel unverzichtbar geworden. Wer etwas auf sich hält, integriert ihn in seine Kollektion. Louis Vuitton widmet ihm Handtaschen, Marc Jacobs einen Lipgloss, Prada ein Parfum. Für Gucci müssen Flamingos sogar als Darsteller in einem Werbefilm ran. Die Modewelt sieht rosarot. Flamingo rosarot. Wie aber suchen sich die Menschen Trendtiere aus? Für Sabo steht fest, diese Tiere brauchen eine Symbolik. Der Flamingo auf dem Pullover muss etwas aussagen, für etwas stehen. Da wäre zum einen die Exotik, die viele Menschen mit dem Flamingo verbinden. Karibik und Südseeinsel-Flair, Strände, Palmen, Miami Vice. Was wäre das Intro der legendären Fernsehserie aus den 80ern ohne die Schar Flamingos, die über den Rasen rennt? Und das Zweite, das ist eher ein immaterielles Gut. Er symbolisiert eigentlich Hedonismus. Der Flamingo wurde zuerst populär in den 50er Jahren. So manche kennen noch diese Plastikflamingos, die in den Vorgärten stehen, so ein bisschen kitschige Spritzgussflamingos. Und die standen für diese Vorstadt-Idyllen. In den 70er Jahren wurde jetzt diese Vorstadt-Idylle von John Waters in dem Film Pink Flamingo eigentlich subversiv unterminiert. Und plötzlich stand der Flamingo für ein homosexuelles Lebensgefühl, für eine homosexuelle Subkultur. Der Film Pink Flamingos aus dem Jahr 1972 ist ein Sammelsurium des Skurrilen. Hauptfigur ist der Transvestit Divine. Er lebt in einem Wohnwagen, vor dem die typischen rosa Gartenflamingos stehen. Entworfen hat die rosa Plastikvögel der Amerikaner Donald Featherstone. 1958 kam sie auf den Markt, gelten seither als die Gartenzwerge der amerikanischen Vorgärten, vor allem in den Südstaaten. Die Gartenflamingos dürften der Grundstein für den heutigen Kult gewesen sein. Damit etwas oder im Falle des Flamingos vielmehr jemand zum Trend wird, muss er ein Bedürfnis ansprechen. Beim Flamingo ist es ein positives, lustvolles, eben ein hedonistisches Lebensgefühl. Der Wasservogel steht für Toleranz, dafür bunt zu sein, als geselliges Tier auch für Zusammengehörigkeit. Und für eine Subkultur, in der sich Gleichartige zusammenfinden, sagt Szabo. In jedem Fall will sich der Flamingo nicht so einfach in eine Schublade stecken lassen. Ausgelöst aber wurde der Flamingo-Hype nicht erst im 20. Jahrhundert. Wenn wir jetzt den Flamingo oder das Einhorn nehmen, scheint es wohl so, als ob diese Trends erst die letzten Jahre so deutlich geworden sind. Es hat mit den Social Media zu tun, wo Dinge plötzlich viral gehen und sie sehr schnell eine große Popularität bekommen. Aber so ist es nicht. Trendtiere gibt es, wenn wir jetzt an die Heraldik denken, gab es schon im Mittelalter Trends, dass plötzlich viele bestimmte Wappenmuster haben wollten. Die Flamingo-Euphorie begann in der Antike. Für den Wasservogel bedeutete das damals allerdings nichts Gutes. Man verfolgte ihn und ging ihm an den Kragen, denn seine Zunge galt im Römischen Reich als Delikatesse. Im Barock dann sperrte man den eleganten Wasservogel in Menagerien. Ihn so zu halten, konnten sich freilich nur die Reichen und Mächtigen leisten. Der Hauch von Exklusivität hielt sich über die Jahrhunderte und änderte sich erst in den 1950er Jahren mit besagten Plastikvögeln. Das Paar gab es für unter $10. Aber warum ausgerechnet jetzt wieder der Flamingo, der, pardon, doch recht skurrile rosa Vogel? Ich glaube, dass der Flamingo heutzutage so populär ist, hat etwas damit zu tun, dass die Generation Y ein sehr diesseitiges Lebensgefühl formuliert. Vor ein paar Jahren war dieses YOLO, You Only Live Once, sehr populär und man hat es überall gelesen. Und eigentlich ist der Flamingo, wenn man so will, die bildliche Wiedergeburt dieses YOLO. Es ist ein diesseitiges, lebensbejahendes, lebensfrohes Statement. Und das ist umso wichtiger, als dass ja im Moment die Zeiten nicht so sind, ja, dass man allzu viel Mut schöpfen kann. Der Modeausspruch YOLO, You Only Live Once, du lebst nur einmal, deutet für Szabo auch auf die wohl wichtigste Symbolik des Flamingos hin. Wer den lateinischen Namen des Wasservogels kennt, nämlich Phoenicopterus, kann erraten, mit welchem Fabeltier der Flamingo in Verbindung gebracht wird. Dem Phönix. Wenn wir eben den Ursprung des Flamingos als Wiedergeburt des Phönix nehmen, dann steht er eigentlich für Unsterblichkeit und ewige Jugend. Und dies ist sozusagen die Symbolik, die ihn jetzt aufgeladen hat, was ihn für ein hedonistisches Lebensgefühl von der immerwährenden Gegenwart auszeichnet. Der Sage nach verbrennt der mythische Phönixvogel am Ende seines Lebens in der Glut der Morgenröte, nur um dann aus seiner Asche noch schöner aufzuerstehen. Der Evolutionsbiologe Professor Josef Reichholf hat sich genauer mit dem Phönix und seinen Parallelen zum Flamingo befasst. Was übereinstimmt? Zunächst einmal die Farbe. Im Wissenschaftlichen heißt die Gattung der Flamingos Phoenicopterus, das heißt der Phönixflügler. Also da ist bereits auf das Rot Bezug genommen. Denn Phoinix bedeutet auf Altgriechisch flammendes Rot. Wichtig ist aber, wo die Flamingos brüten. Das sind an der Küste in der Regel, aber auch an Salzseen im Binnenland, Stellen, über denen es dann im Verlauf des Sommers sehr heiß wird. Die Luft fängt an zu wabern. Und wenn die Flamingos in dieser wabernden Luft stehen, dann sehen sie aus einiger Entfernung aus, als ob da Flammen züngeln würden. Flammenvögel heißen sie deswegen auch im Französischen. Und dann im Herbst und Winter, wenn diese Stätten zugänglich werden, die zurückgebliebenen Nestkegel, die aussehen wie Asche. Auch dass die Hieroglyphe rot durch einen Flamingo dargestellt wird, entspricht dem Bild des Flamingos als Feuervogel. Schriftliche Hinweise auf die Parallele zwischen ihm und dem Phönix gibt es erstmals bei den alten Griechen. Sie ist aber wahrscheinlich noch sehr viel älter. Dass der Flamingo alleiniges Vorbild für den Phönix ist, glaubt Reichholf aber nicht. Denn er wurde ursprünglich erheblich bunter beschrieben. Der Flamingo ist nicht bunt, sondern ist rot und hell, rosafarben, weißlich. Und zweitens, zumindest die alten Römer kannten die Flamingos sehr gut. Sie delektierten sich an Flamingozungen als besondere Speise. Wenn also in der Antike sehr wohl unterschieden wurde zwischen den auch den Römern bekannten Phönixmythos und den Flamingos, dann musste es noch eine tiefere Sage oder Ursache im Hintergrund gegeben haben. Eine solche Ursache könnte laut Reichholf ein Wetterphänomen im alten Ägypten gewesen sein, das man heute wohl als El Niño-Effekt bezeichnen würde. Während heftiger Wetterkapriolen blieb der Flamingo seinen Brutstätten manchmal sehr lange fern. An seiner Stelle nistete dort der bunt gefiederte Kronenkranich. Den Ruhm als Vorbild des Phönix muss sich der Flamingo also wohl mit ihm teilen. Die Begeisterung für den Flamingo ist trotzdem bis heute ungebrochen und wird wohl so schnell nicht verblassen. Auch wenn sicher bald die nächsten Trendtiere am Modehimmel auftauchen werden. Der ist einfach wunderschön. Und das ist ein nicht nur wunderschöner Vogel, sondern auch einer, der keinem Menschen etwas zuleide tut. Die Ernährung der Flamingos tritt in keiner Weise in Konkurrenz mit Interessen der Menschen. Also das ist ein rundum positiver, schöner Vogel. Laura Esslinger über den im doppelten Sinn schillernden Flamingo. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Welt der Tiere. Regie führte Susi Weichselbaumer. In der Technik war Roland Böhm. Es sprachen Jennifer Güsell und Stefan Merki. Redaktion Bernhard Kastner.